Aus Anlass des 9. Jahrestages der Veröffentlichung der Deklaration vom 4. Oktober fand vom 6. bis zum 7. Oktober in Shenyang, China, ein gemeinsames Symposium von Nord, Süd und Ausland statt. Daran waren die Delegierten der Landsleute aus dem Norden, Süden und Ausland beteiligt. Im Anschluss an die Gratulationsansprachen wurden die Reden der Delegierten von Nord, Süd und Ausland zum Thema Frieden und Vereinigung der koreanischen Halbinsel zur Bahnung des Weges für die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen gehalten. Im Symposium wurde ein gemeinsamer Beschluss mit dem festen Willen aller Teilnehmer dazu einstimmig angenommen, an den gemeinsamen Nord-Süd-Erklärungen unveränderlich festzuhalten und den breiten Weg zum zweiten Zeitalter der Vereinigung vom 15. Juni, dem Frieden und der Vereinigung des Landes und der Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen an der Spitze zu eröffnen. Im gemeinsamen Beschluss hieß es, man wird die gemeinsame Erklärung vom 15. Juni und die Deklaration vom 4. Oktober behaupten, aktive Tätigkeiten für deren Erfüllung entfalten und sich an den in den Nord-Süd-Erklärungen vorgelegten Geist der nationalen Souveränität und der großen Geschlossenheit der Nation festhalten. Man wird alle Kräfte dafür einsetzen, in Korea die Kriegsgefahr zu bannen und ein dauerhaftes Friedenssystem zu schaffen. Alle Kreise und Schichten im In- und Ausland werden den Kontakt, Verkehr, Austausch und Solidarität aktivieren und die Atmosphäre der nationalen Aussöhnung und Geschlossenheit stärken.